Ven mai capri di rote sonne in me fessi un von himmel di bleiche silche des mondes blind sind die fischer mit ihren booten aufs meer hinaus und sie legen in beiden Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die dir der Fischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lied der Klee hören von fern, wie es singt. Bella, bella, bella Marie, bleib mich treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Zieh endlich den Stein draußen auf Meer. Ruhelos und klein, was kann das sein, was ihr durch Spätnacht umher? Weißt du, was da fährt, was die Flut durchkehrt? Und erzählt die Fischer, deren von dir von fern man hört. Wenn Mai Capri die rote Sonne in mir fesselt und von Himmel die bleiche Silke des Mondes blieb, sind die Fischer mit ihren Booten aus Meer hinaus. Und sie legen in weiten Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die dir der Fischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lied der Klee hören von fern, wie es singt. Bella, bella, bella Marie, bleib mich treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Bella, bella, bella Marie, bleib mich treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Vergiss mich nie.